Es war einmal ein kleines Mädchen, das lernte die Freiheit beim Zuhören kennen. Oma, erzähl mir eine Geschichte. Und schon durfte es sich in Fantasiewelten tummeln. Es war einmal ein Schulkind, das holte sich die Freiheit aus Büchern. Mit einem Buch vor Augen entfernte es sich aus der engen Umgebung, weg von den Hausaufgaben, vom lästigen kleinen Bruder, von der fordernden Mutter, von allen Pflichten. Es war einmal ein Mädchen, das wollte nicht immer nur anziehen, was die Mutter nähte, was die anderen trugen. Schließlich hatte der Papa Erbarmen, sie bekam eine Hose. Dunkelblau, dreiviertel lang, mit roten Kordeln an den geschlitzten Aufschlägen. Diese Hose machte sie zum ersten hosentragenden Mädchen im Dorf, der Inbegriff der Freiheit. Es war einmal ein Teenager, der sah seine Freiheit darin, mit Worten zu provozieren. Sie war gegen alles. Gegen frühe Schlafenszeiten, gegen regelmäßiges Essen, gegen die spießige Wohnungseinrichtung, gegen die Verwandtschaft, gegen die Erwartungen der Mutter, gegen die Ansichten des Vaters, gegen den sonntäglichen Kirchgang. Taten beschränkten sich auf die Mitgliedschaft in einem Europaclub und immer noch auf Hosen, zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit. Es war einmal eine Berufsanfängerin, für die es Freiheit bedeutete, die sichere Arbeitsstelle im Nachbardorf aufzugeben, den Freund zu verlassen und für ein Jahr nach England zu gehen. Der Preis war verdrängtes Heimweh, aber jeder Tag hatte sich gelohnt. Es war einmal eine 20-Jährige, die nahm sich die Freiheit, zweierlei Leben zu führen. Es gab das streng geregelte Tagleben im Büro von 8 bis 17 Uhr, das ihr Wohnung, Auto und Plattenspieler finanzierte. Es gab das Nachtleben mit Studenten, Künstlern und Dichtern, die nach der Arbeit bei ihr aufschlugen, zu gemeinsamem Kochen, Trinken, Rauchen und Diskutieren, was ihr chronischen Schlafmangel brachte. Es war einmal eine 25-Jährige, der waren zweierlei Leben nicht genug. Sie verfolgte einen neuen Freiheitstraum und heuerte 2 Monate beim Zirkus an und machte die Erfahrung eines anstrengenden und extrem reglementierten Alltags. Es war einmal eine Familie, die hatten ihre Wunschtochter und wollten noch ein Kind. Um gleichzeitig einem Kind zu helfen, entschieden sie sich für eine Adoption. Ohne Not und freiwillig. So ganz nebenbei war die Mutter dadurch auch von der Mühsal einer zweiten Schwangerschaft befreit. Es war einmal eine selbstständige Kleinunternehmerin, die entschloss sich, nach 30 Jahren das Landleben aufzugeben und das Kontrastprogramm Großstadt zu wählen. Dieser Schritt gab ihr die Freiheit, einer bisher unterdrückten Leidenschaft zu frönen. Es war einmal eine Frau, die hatte wechselvolle Jahre hinter sich. Und wenn sie einmal gestorben ist, hat sie ihr ganzes Leben immer neue Freiheiten gesucht und gefunden.